52305. Immer mittwochs um 21 Uhr. 489-52305. Ja, und in Vertretung von Wolf Steinberger, den ich herzlich grüße, sitzt in Vertretung hier Renate Börger. Grüß Gott zu dieser Gegensprechanlage. Und ich habe mir gedacht, ich möchte mich mal wieder mit dem bedingungslosen Grundeinkommen beschäftigen, weil ich es eigentlich eher kritisch sehe. Aber bei Radio Lora haben wir eine ganze Sendung dazu regelmäßig. Und einer, der das bedingungslose Grundeinkommen sehr, sehr heftig Zeit seines langen Lebens, er ist 79, verteidigt, ist Klaus Bade, den ich herzlich begrüße als Studiogast. Hallo Klaus. Hallo. Du hast mir erzählt, bevor wir jetzt auf das bedingungslose Grundeinkommen kommen, wollte ich mal ein bisschen auf deine Geschichte noch eingehen. Denn es geht da vor allen Dingen um deinen Begriff von Arbeit und Zwang, Arbeitszwang, den du vor allen Dingen aus der Welt haben willst. Und du hast mir erzählt, dass du als Mathematiker lange im Beruf schon vom Grundeinkommen geträumt hast, aber auch schon als Schüler. Du warst in der Schule schon überzeugt davon, dass das Grundeinkommen das Mittel sein könnte, was von leidlichen Zwängen befreit. Du hast selber jetzt das nicht so sehr als Arbeitszwang empfunden als Schüler, sondern als Zwang überhaupt, als eine Willkür. Du warst sozusagen ein Opfer eines missbrauchenden Lehrers. Du warst in die Willkür eines Lehrers überantwortet, der dich hat sitzen lassen. Du bist geschlagen worden von diesem Lehrer und bist in ein seltsames Ausbeutungsverhältnis geraten, wie das ja dann auch immer ist beim Missbrauch. Und das war offenbar für dich auch dieses ganz starke Erlebnis von Ungerechtigkeit, wenn man in einen Zwang gerät, unter dem man eigentlich den ureigenen Motivationen nicht mehr folgen kann, weil sie nicht gesehen werden. Kann man das sagen? Ja. Vielleicht erzählst du ein bisschen, wie dann dein Denken begann in Richtung, wir müssen weg von den Arbeitszwängen und eine andere Haltung zur Tätigkeit gewinnen. Ja, es geht mir eigentlich um die Freiwilligkeit zur Tätigkeit. Und damals wurde ich sitzen gelassen, konnte dann aber aufgrund von davon, dass der Lehrer sich als strafbar erwies. Also der wurde überführt? Der wurde überführt, ja. Und ich konnte zurück in die alte Klasse wechseln. Und da habe ich dann erlebt, wie Freiwilligkeit doch sehr voranbringt. Und das wollte ich eigentlich auch nicht nur für mich, sondern für die allgemeine Gesellschaft etwas verbreiten. Seitdem bist du eigentlich erfüllt von einer tiefen Rebellion gegen den Arbeitszwang, der sich im Kapitalismus ergibt, dadurch, dass wir zur Lohnarbeit gezwungen sind, und bist dann in die Szene der bedingungslosen Grundeinkommensbefürworter gestoßen, insbesondere der anthroposophischen Szene. Ja, ich habe mich sehr gefreut, dass sich diese Idee vom Grundeinkommen doch in den letzten Jahren sehr verbreitet hat und dass ich sozusagen in meiner langjährigen Interessenlage dafür bestätigt wurde. Bedingungsloses Grundeinkommen, sagen wir noch mal ganz, ganz kurz, sagen wir mal über den Daumen gepeilt, jeder kriegt 1.000 Euro im Monat. Bedingungslos, also Unabhängigkeit von Bedürftigkeit, Leistung oder was man mitbringt. Dafür entfallen andere Sozialleistungen. Und das wäre dann so ein Grundstock, der dann diesen Zwang jedenfalls aus der Welt schafft, der dich immer so rebellisch gemacht hat. Ja, es geht eigentlich darum, um wesentlichen zwei Bedingungen. Ich mag das Wort bedingungslos eigentlich nicht so gerne und spreche lieber vom garantierten Grundeinkommen. Das heißt, dass jeder hinsichtlich seiner Existenz schon mal eine gewisse Garantie von dem Lebensmittel, was das Geld ja in unserer Gesellschaft darstellt, bestimmt wird. Da würde ich jetzt gleich entgegenhalten und da auch die Hörer und Hörerinnen aufrufen, sich zu beteiligen. wie denn das mit der wechselseitigen Verpflichtung steht. Also jetzt mal abgesehen davon, dass dieses bedingungslose Grundeinkommen, wie das dann ist, ob das dann ein neoliberal ausgestaltetes ist oder ein eher sozialistisch oder ein postwachstums-, postkapitalistisch ausgerichtetes. Da gibt es auf Wikipedia eine ganz, ganz gute Zusammenfassung all dieser verschiedenen Ausrichtungen. Aber zugrunde liegt da vor allen Dingen eben diese Haltung, dass wir nicht mehr für Arbeit Geld bekommen, zumal Arbeit auch immer weniger als Erwerbsarbeit zur Verfügung steht, sondern für unser Sein, für unsere Existenz. Aber ich möchte dich trotzdem fragen, ist es nicht so, dass in allen Kulturen auch eine wechselseitige Verpflichtung bestand, die auch durchaus sich rechnen musste, also vielleicht nicht gerade in Geld, aber wo Menschen sehr genau aufeinander geschaut haben, dass jeder nach seinen Fähigkeiten zur Gemeinschaft beiträgt und eine Dorfgemeinschaft oder ein Clan oder eine indigene Kultur sehr wohl ein Gefühl dafür entwickelt, dass man auch Erwartungen zu erfüllen hat, dass man auch Pflichten zu erfüllen hat und dass das wechselseitige Geben und Nehmen normalerweise in einer Balance sein muss und da ein Ausscheren eigentlich eher sanktioniert wird. Ja, das ist so. Das ist eigentlich auch nicht das Ziel des Grundeinkommens, die Menschen zu entpflichten. Ich rekurriere da auf die Erklärung der Menschenrechte. Da gibt es einen Artikel über den Artikel 22 über die soziale Sicherheit. Und willst du ihn einfach mal vorlesen? Da heißt es: Jeder Mensch hat als Mitglied der Gesellschaft Recht auf soziale Sicherheit. Er hat Anspruch darauf, durch innerstaatliche Maßnahmen und internationale Zusammenarbeit unter Berücksichtigung der Organisation und der Hilfsmittel jedes Staates in den Genuss der für seine Würde und die freie Entwicklung seiner Persönlichkeit unentbehrlichen wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte zu gelangen. Daneben gestellt sind ja auch die Menschenpflichten. Es gibt ja auch eine Bewegung, die dafür ist, dass Menschenpflichten aufrichten. Auch erwähnt. Dass beides zusammengehört? Das muss man beides zusammensehen. Es geht also nicht darum zu entpflichten, sondern zur Befreiung von Zwängen. Und man baut natürlich darauf, dass hinreichend genügend Menschen da sind, die den Gedanken folgen können und die dann nicht alle sozusagen sich in die Hängematte legen und nichts mehr tun, denn es gibt wirklich andere Motivationen als den Gelderwerb, um tätig zu sein. Anerkennung, sich nützlich machen, gesehen werden, in Gemeinschaft etwas tun. Ja, genau. Weswegen ich auch zum Beispiel besser fände, eine Arbeitszeitverkürzung durchzusetzen, eben im Hinblick darauf, dass wir wirklich niemanden ausschließen sollten, niemanden vergessen sollten, auch alle mitnehmen sollten und die Arbeit fair verteilen sollten. Weil ich finde, das ist so elementar, dass ich gerade in dieser anonymisierten Gesellschaft von heute das noch wichtiger finde als früher, dass man morgens sein Privatleben verlässt und in einen gesellschaftlichen Zusammenhang geht, wobei ich eben mir gerne einen nicht kapitalistischen vorstelle, wo man wirklich sinnvolle Arbeit tut. Ja, aber es gibt eben nicht nur sinnvolle Arbeit und es wird zurzeit ja gerade, weil eben sinnvolle Arbeit häufig reduziert wird durch die Vernunft und durch die Möglichkeiten, die Natur zu erkennen, und dass wir also viele Dinge tun können oder lassen können, weil sie uns die Naturkräfte abnehmen. Und die Maschinen, also? Nicht nur Maschinen. Ja, es kommt darauf an, was man unter Maschinen versteht. Also Maschine, die Energiesklaven kommt ja von Mechanastei und das heißt sich etwas ausdenken. Und die Menschen haben sich eben inzwischen sehr viel ausgedacht, was ihnen die Arbeit erleichtert. Und daraus könnte man eine Geldsumme generieren, die also großzügig sagt, es ist schon mal als Grundsockel 1.000 Euro für jeden denkbar, wenn dann eben die anderen Sozialhilfen wegfallen würden. Das heißt, es ist eine ganz andere Vorstellung als der Sozialstaat, den wir heute haben. Es ist eine ganz, ja, du sagst schon, es ist eine Revolution im Denken, die aber auch am Kapitalismus revolutionär gräbt. Ja, das kommt drauf an, wie weit man den Kapitalismus fasst. Es ist natürlich so, dass zunächst mal die Menschen alle dieses kapitalistische Denken, das heißt, dass man im Wettbewerb steht und dass man möglichst reich werden soll und möglichst reicher als die anderen, sehr verbreitet ist und dass es nicht darum geht, diese anderen Motivationen überhaupt zu berücksichtigen. Und deine Hoffnung ist ja, dass das eigentlich Gute im Menschen, also das Kooperative, das, wo man sich nützlich macht und auch vor allem schon wegen der Anerkennung danach strebt, etwas beizutragen, dass das dann eigentlich erst rauskäme, wenn man eine Grundsicherung hätte. Ja, denn wenn man sie nicht hat, dann ist man natürlich sehr eng angepasst an die Notwendigkeiten, die künstlich hergestellt werden, also an den Mangel, der künstlich hergestellt wird vom Kapitalismus. Also wir denken ja jetzt immer dieses bedingungslose Grundeinkommen als eine Forderung, die durchaus hier und heute aufgestellt wird, auch durchaus von jemandem wie Götz Werner, der das denkt in einer Marktwirtschaft, dass also der Markt dann erhalten bliebe, ein Arbeitsmarkt, auf dem die Leute dann ihre zusätzlichen Bedürfnisse, wenn ihnen 1.000 Euro nicht genug sind, befriedigen können. Aber so richtig klar ist mir nicht, wie soll eigentlich diese Machtfrage, also diese starke, organisierte Macht des Kapitalismus, der eigentlich alle Politik jetzt in den letzten Jahren bestimmt hat, wir kämpfen gegen das Freihandelsabkommen, wir kämpfen gegen den Abbau demokratischer Rechte, wir müssen für Mindestlohn kämpfen, das ist ja ein unglaublicher Rückfall. Und woher kommt eigentlich die Hoffnung, dass man jetzt ausgerechnet in dieser Situation den Kampf für ein bedingungsloses Grundeinkommen gewinnen könnte? Ja, also diese Hoffnung, dass es genügend solche Menschen gibt, die Einsicht haben, dass das ganze Zusammenleben zusammenbricht, die wird von vielen Leuten, die das garantierte Grundeinkommen bekämpfen, als unrealistisch gesehen. Aber ich meine, man könnte auch viele Befürchtungen ebenso als unrealistisch sehen. Eben diese Befürchtung, dass dann alles zusammenbricht und dass dann alle in der Hängematte liegen, aber in der Hängematte liegen oder überhaupt auf der sogenannten faulen Haut liegen, das tut mit der Zeit sehr weh. Aber ein bisschen auf der faulen Haut liegen willst du ja auch ermuntern. Du bist ja auch gegen diesen Arbeitsfetisch, also gegen diesen Tüchtigkeitswahn. Ja, ich meine schon, dass eine ganze Menge von der Arbeit, die heute geleistet wird, eigentlich aus ökologischen Gründen unterbleiben müsste. Denn Arbeit ist immer Energieverwendung, Energieverbrauch. Und da muss man schon aufpassen, dass man diese Energie nicht verschwendet für Dinge, die eigentlich schädlich sind für die Gesellschaft, die also Arm und Reich immer weiter auseinandertreiben. Ich nehme da zum Beispiel die riesigen Kreuzfahrtschiffe. Ja, aber da würde ich jetzt sagen, das gehört durch einen gesellschaftlichen Diskurs einfach begrenzt oder zum Teil auch verboten. Wir müssen von der Automobilproduktion weg, mehr in den öffentlichen Nahverkehr. Wir müssen uns überlegen, wofür die wertvolle Energie genutzt werden soll, für welche Produkte und in welchen Produkten es so verschwenderisch ist, dass wir sie einfach gar nicht mehr zulassen sollten. Das sind ja alles demokratische, gesellschaftliche Prozesse, die wir eigentlich fordern, also die ich eigentlich mir wünsche, dass über das Wie und Was der Produktion wieder demokratisch entschieden wird und das nicht einem den Menschen überlassen bleibt, die da ein bedingungsloses Grundeinkommen bekommen, dass sie jetzt da arbeiten oder dort arbeiten, sondern es ist doch ein hochpolitischer, gesellschaftlicher Frageprozess, in dem wir wieder müssen, in dem wir wieder hinein müssen. Ja, ich habe gerade mir mal wieder angeschaut, einen Film, in dem die Katja Kipping, die ja eine große Befürworterin des Grundeinkommens ist, von der Partei Die Linke, zu Worte kommt. Und sie sagt, dass dieses Grundeinkommen eigentlich eine, sozusagen eine Demokratiepauschale ist, dass die überhaupt erst das Denken ermöglicht, wegzukommen von diesen Zwängen. Also es sind ja nicht nur die Arbeitszwänge, sondern auch die Denkzwänge, die uns der Kapitalismus aufzwingt. Und um von denen loszukommen, müsste eine große Zahl von Leuten, die einfach ihre Existenz gefährdet sind, wenn sie ihre Arbeit verlieren, haben, dass also diese Zwänge aufgehoben, und dazu wäre ein Grundeinkommen sehr nötig. Ja, wir haben jetzt in diesem ersten Viertel erste Gedanken angerissen mit Klaus Bade, Vertreter des bedingungslosen Grundeinkommens. In der Gegensprechanlage sind auch Sie, liebe Hörer und Hörerinnen, aufgerufen, mit zu diskutieren. Ich sage jetzt nochmal die Telefonnummer 089 für München 4895 2305. 4895 2305. Empfinden Sie Arbeitsverpflichtung als etwas Positives oder würden Sie auch sagen, also die Befreiung vom Arbeitszwang wäre, also wie das Katja Kipping sagt, eine als Demokratiepauschale schon mal eine wunderbare neue Grundlage? Und wir machen jetzt ein bisschen Musik und reden dann weiter. Wollen Sie mitreden? Dann wählen Sie 489-52305. Noch einmal 489-52305. Ja, gehören Sie zu denen, die das bedingungslose Grundeinkommen für eine gute Idee halten, oder gehören Sie zu denen, die sagen, nein, das wäre eine Überdehnung des Prinzips, dass man einfach Geld gestreut bekommt. Und wir müssen vor allen Dingen auch dann die Ausschließung von vielen Menschen befürchten, um die man sich dann nicht mehr bemühen muss. Wie wir jetzt auch gerade bei den Flüchtlingen erleben und bei vielen Menschen erleben, ist gerade die Teilhabe so wichtig, dass man sich sehr viel Mühe gibt für sie, einen Platz der Arbeit, also des Mittuns zu finden. Und das wird ja befürchtet von den Kritikern, dass man das dann nicht mehr tut, wenn man mit einem bedingungslosen Grundeinkommen abgestellt wird, heißt es dann. Aber Klaus Bader hat uns erzählt, Katja Kipping zum Beispiel nennt es Demokratiepauschale, und die Grundlage des freiwilligen Tuns durch ein Grundeinkommen wäre doch überhaupt erstmal dann die Grundlage für ein wirklich motiviertes Tun. Wir haben jetzt, glaube ich, das war ein anderes Telefonat. Okay, dann kommen wir da nochmal drauf zu sprechen, Klaus Bade. Also vielleicht nochmal der Unterschied zwischen Zwang und Pflicht und ob du jetzt diese Gefahr der Ausschließung nicht siehst. Ja, man spricht ja von einem Pflichtgefühl. Mhm. Etwas, was eben auch ein Teil der Motivation ist, für andere tätig zu werden. Von einem Zwangsgefühl kann man natürlich auch reden. Das ist dann aber eben ein Gefühl des Unterdrücktwerdens. Das Pflichtgefühl ist kein Gefühl des Unterdrücktwerdens, sondern eigentlich eine freie Entscheidung gehört dazu. Und zu dieser freien Entscheidung sind natürlich sehr viele, die unbedingt auf einen Arbeitsplatz, sei er wie er wolle, angewiesen sind, zunächst mal etwas einengend. Da kann eigentlich gar kein rechtes Pflichtgefühl aufkommen. Das ist eher ein Mussgefühl, eben ein Zwang. Und das ist kein innerer Zwang, sondern ein äußerer Zwang. Und deshalb würde sicherlich auch sehr oft gerade dieses Pflichtgefühl frei werden. Es wird auch gesagt, dass das Grundeinkommen nicht nur von Arbeit befreit, sondern auch zur Arbeit befreit. Wobei ich persönlich gerade deswegen bevorzuge die Modelle, die sagen, also zum Beispiel von der katholischen Arbeiterbewegung, für 500 Stunden jährlich bekommt man ein Grundeinkommen im öffentlichen Sektor. Und dann kann das eine soziale Tätigkeit sein oder eine ökologische oder in der Verwaltung. Also man hat da einen großen Spielraum, aber man hat dann diesen öffentlichen Sektor. Oder ein anderes Modell sagt, 5 Jahre arbeitet man im öffentlichen Sektor und erwirbt sich dadurch den Anspruch auf ein Grundeinkommen. Also mir persönlich würde das mehr liegen für mein Pflichtgefühl, dass ich da einfach eine bestimmte Menge abliefere in einem öffentlichen Bereich. Und dann kann ich dann auch mein anderes Leben, mein sehr persönliches, meine Neigung und so, dann auch eigentlich mehr genießen, wenn das vor allen Dingen auch organisiert ist. Weil ich meine, wir haben nun mal große Arbeitsbereiche, die organisiert werden müssen. Das sind ja nicht alles nur so kleine Arbeitsplätze, wo man sich überlegt, ja, jetzt habe ich ja das bedingungslose Grundeinkommen, wo möchte ich denn gerne meine Pflicht erfüllen? Ach ja, da könnte ich ja jetzt im Turnverein ein bisschen Jugendliche betreuen oder ich könnte ja jetzt mal ein paar Wochen im Altenheim arbeiten. Also es ist ja doch so, dass die meisten Arbeitsbereiche hoch organisiert sind und mit Arbeitsverträgen und Arbeitszeiten und geregelten Großorganisationsaufwand nur funktionieren. Es finde ich immer diese Vorstellung, dass man sich jetzt da zu Hause hinsetzt und sich überlegt, ja, wo will ich denn jetzt meine Pflicht erfüllen? Das finde ich ein bisschen naiv. Ja, es kommt ja darauf an, wer bestimmt, was getan werden muss. Und da haben wir eben diese Demokratiepauschale. Das heißt also, dass zunächst mal mehr Demokratie entstehen könnte, wenn die Leute eine gewisse existenzielle Sicherheit haben. Deshalb ist das Grundeinkommen eben eine Voraussetzung des nicht mehr ich muss, sondern dessen, das ich will. Und nun kann man natürlich sagen, dass die menschlichen Eigenschaften durch 50 oder 100 Jahre ziemlich verbogen worden sind, dass dieses Ich muss bestimmt wird von irgendwelchen Leuten, die einfach sagen, aufgrund ihrer finanziellen Macht, was man tun muss, wenn wenn man Geld haben will. Und in unserer Gesellschaft ist das Geld ja ein Grundlebensmittel. Und dieses Grundlebensmittel muss eben durch ein Grundeinkommen festgelegt werden. In jeder Kultur hat man seine Grundlebensmittel durch Grundarbeit erworben. Und in keiner Kultur sind die Lebensmittel einfach so vom Himmel gefallen. Ja, nur ist eben die Menge der Arbeit, der sinnvollen Arbeit, ganz schön reduziert worden. Und das ist auch gut so. Und deshalb müssen wir hier sozusagen einen anderen Kulturimpuls setzen, der sich anpasst an die modernen und modernen Möglichkeiten, die durch Wissenschaft und Erkenntnisse gegeben ist. Jetzt haben wir jemanden am Telefon. Hallo? Ja, guten Tag. Lotta ist mein Name. Hallo. Ja. Grüß Gott. Sie möchten sich beteiligen an dem Gespräch über das bedingungslose Grundeinkommen? Ja, ich habe einfach eine aus meiner Sicht wesentliche Frage. Und das betrifft die Frage, und zwar, es geht bei. Für mich muss einfach ein Konsens in der Gesellschaft, ein allgemeiner Konsens in der Gesellschaft einfach erstmal herrschen, bevor man so ein Grundeinkommen einstellen kann, denke ich mal. Also man muss ja inhaltlich über Grundwerte erstmal einig sein. Und da sehe ich, bevor das nicht geklärt ist, eigentlich eine Schwierigkeit für so ein Grundeinkommen, was sozusagen bedingungslos ist. Könnte das denn Ihrer Meinung nach eine Bewegung sein, eine begeisternde Bewegung, die sich aufmacht, nach diesen neuen Werten, nach diesem neuen Wertekonsens zu suchen? Das könnte natürlich sein. also ich bin selber Berufsmusiker und mache selber sehr viel, also habe selber Projekte, die ich auch leite und sehe eben immer, wenn man für etwas arbeitet, also für eine ideelle Idee, dass dann in dem Augenblick das Geld auch nicht die primäre Rolle spielt. Und das sehe ich einfach grundsätzlich als sehr wichtig an, dass man, bevor man über das Grundeinkommen spricht, als so eine statistische oder statische Größe, man erst einmal spricht über die ideellen Dinge, also worum geht es in der Gesellschaft, was auch in der Gesellschaft, wo das dann kommen soll, wie ist die Arbeitsteilung und so weiter. Ja, das ist ganz richtig. Ich sehe das aber als eine gewisse Wechselwirkung. Ja. Das Grundeinkommen wäre ein Impuls, um das Denken auch zu verändern. Aber ist das denn richtig, die richtige Reihenfolge, frage ich jetzt eben. Ja, ich sage ja Wechselwirkung. Das Denken wird dann wieder das Grundeinkommen beeinflussen und das Grundeinkommen das Denken. Aber es ist natürlich klar, dass in einer Gesellschaft, wo auch die weniger Bemittelten und die Armen eigentlich ein kapitalistisches Denken haben, ja, weil sie gar nicht anders zu leben können glauben. Ja. Aber als Musiker möchte ich Sie noch mal fragen, also leben Sie jetzt von Ihrer frei geschaffenen Musik oder sind Sie Musiklehrer? Nee, ich bin der klassischen Musik, bin auch Dirigent dort, habe ein eigenes Orchester, was ich gegründet habe. Bin auch angestellt, also ich bekomme auch Geld vom Staat, was ja eben, wenn man so will, auch ein subventionierter kultureller Freiraum ist, wenn man so möchte. Ja, das ist ein Grundeinkommen. Das ist im Prinzip genau sowas. Deswegen habe ich auch angerufen. Da geht es ja letztlich darum, dass der Staat sich eben genau in diesen Nischen sozusagen tatsächlich erlaubt, sozusagen die kapitalistische oder marktwirtschaftliche Denke zu durchbrechen. Und ich bin genau in diesem Spannungsfeld zwischen diesem Angestelltenverhältnis, wo ich eben als Musiker angestellt spiele und da eben subventioniert bin, Und eben privatwirtschaftlich, wo ich eben mit meinem Orchester, das heißt Hofkapelle München, das ist ein Barockorchester, wo ich da eben natürlich schauen muss, dass ich bei den Festivals um Geld buhle, dass da eben genug Geld kommt und so weiter. Die Festivals sind natürlich wiederum auch subventioniert, das ist klar. Aber genau, in der Kunst ist eben tatsächlich, gibt es teilweise diese Freiräume, die eben sich nicht erstmal an primär einem ganz, ganz klar definierten Profit streben orientiert, das ist ganz klar. Ja, und diese Freiräume möchte ich eben gerade oder möchten die, die das Grundeinkommen vertreten, gerade erweitern. Ja, ich verstehe es total, klar. Aber jetzt möchte ich... Nee, Sie haben das Wort. Also ich denke halt eben nur, jetzt in meinem Fall zum Beispiel, ist es halt so, dass wir eben, also ich habe eine Vorstellung, wo es hingehen soll für mich mit meinem Bereich und bin froh, dass dafür Unterstützung existiert, dass ich das auch ausüben kann, dass es eben auch letztlich bis zum gewissen Grad ergebnisoffen ist. Aber wenn ich jetzt sozusagen einfach nur ganz grundsätzlich sage, bedingungsloses Grundeinkommen, dann heißt es für mich erstmal, unabhängig davon, was die Gesellschaft in irgendeiner Form fordert oder fördert oder wie auch immer oder nicht, wird das Geld gezahlt. Und dann ist auch die Frage, wie das sozusagen einfach zu organisieren sein soll. Also das ist einfach rein technisch sozusagen, wie man wer das Kapital schafft. Denn auch ein Grundeinkommen ist natürlich ein Kapital, also ist auch kapitalistisch. Ja, das eigentlich nicht. Es kommt darauf an, wer das Geld schöpft. Ja, genau. Und in unserer Gesellschaft ist es immer weiter in die Richtung gegangen, dass das Geld nicht vom Staat, also vom demokratischen Staat geschöpft wird, sondern der Staat verschuldet sich ja selbst bei den Banken. Und die schöpfen das Geld, ja? Sie leihen sich... Die Wertschöpfung, das Geld muss ja, also es muss ja, Geld ist ja letztlich nichts anderes, als dass jemand was getan hat und dafür kommt Geld. Das Geld ist ja ein Gegenwert, das ist ja nichts Abstraktes. Geld beruht ja immer irgendwie auf Arbeit, in unserem System jedenfalls. Da fragt sich eben, welche Arbeit? Und klar. Es gibt eben sehr viele Arbeit... Sie gehören sicherlich nicht mit Ihrer Arbeit dazu, die überflüssig und schädlich ist. Aber worauf der Hörer anspricht, ist ja, vielleicht müssen wir das nochmal klären, also gerade die Musik, also ein Konzert, ein Orchester wird aus Steuermitteln finanziert, also aus einer Sekundärwertschöpfung, also die sich wiederum aus Steuermitteln, also von der Primärproduktion ernährt, also die Produktion wirft Gewinne ab und die Gewinne sind besteuert und aus den Steuern kann man sich ein Orchester leisten und solche Musiker wie Sie. Und jetzt ist eben jetzt muss man dazu sagen, dass Klaus Bade daran denkt, dass eine Zurückgewinnung einer staatlichen, also einer Geldschöpfung in staatlicher Hoheit, dann bedeuten würde tatsächlich, dass man sozusagen Geld schöpfen kann als bedingungsloses Grundeinkommen, was sich nicht aus dieser Primärproduktion aus dieser Primärproduktion kommt. Das ist jetzt irgendwie auch eine Denkschulung, dass man sich das anders vorstellt. Ja, es geht eben auch hier um einen Impuls, von dem ich glaube und hoffe. Und ich meine, diese Hoffnung ist einigermaßen realistisch. Also es sind nicht immer bloß die Befürchtungen realistisch. Ja. Dass also genügend durch diesen Impuls, also erst das Geld und dann die Arbeit, erst das Lebensmittel, erst überhaupt ein menschenwürdiges Leben und dann Beteiligung und Tätigkeit für das Gemeinwohl. Klar. Das fand ich auch sehr, sehr schlüssig, dass man eben sagt, also schädliche Arbeit erstmal gar nicht zulassen, das finde ich absolut. Ja, dass man auch darüber nachdenkt, wie viel Arbeit eigentlich auch wirklich schädlich ist, die nicht verteidigenswert ist. Ja. Aber als Musiker möchte ich Sie trotzdem auch fragen, haben Sie nicht auch manchmal das Gefühl, also mir geht es als Journalistin so, wenn ich morgens, zum Beispiel, ich habe für den BR gearbeitet und dann sehe ich morgens die Putzfrauen, die den ganzen BR geputzt haben und ich gehe also einer Tätigkeit nach, die also hoch leidenschaftlich ist und meinen Neigungen entspricht, dann hatte ich eigentlich immer das Gefühl, ich müsste jetzt eigentlich auf jeden Fall weniger verdienen als die Putzfrau, die also nicht ihren Neigungen nachgehen kann. Und ich finde schon gut, wenn man auch immer einen Pflichtteil, also im Reich der Notwendigkeiten übernimmt und nicht eben nur den eigenen Neigungen entsprechend, also dass das balanciert ist. Neigungen und Pflichten. Und Pflichten, das ist eben das Reich der Notwendigkeit. Deswegen, ja, da würde ich sagen, da bin ich jetzt privat mit meinen 5 Kindern durchaus, denke ich, dass da der Pflichtteil für die Gesellschaft auf jeden Fall. Guter Trick, ja. Genau. Weil ich muss ja die 5 Kinder auch ernähren. Also das, wenn ich jetzt mir vorstelle, ich würde dann noch weniger verdienen, dann hätte ich irgendwie selber ein Problem irgendwann. Gerade mit Kindern ist man dann auch zu Pflichten gezwungen, genau, die das Schicksal einem dann bereitet. Das ist dann auch der Unterschied zwischen Pflichten und Zwängen. Das sind dann Pflichten, die man gerne auf sich nimmt. Ja, absolut. Das ist ja eben auch für die Gesellschaft absolut, es ist ja erhaltenswert in jeder Hinsicht. Und ein Grundbedürfnis finden. Ja, und gerade die Kinder, so denkt man doch heute, sollten möglichst zwangfrei erzogen werden. Aber wiederum, Klaus. Aber auch zu diesem Pflichtgefühl. Genau. Da würde ich gerne noch mal dann Sie als Vater fragen, weil mir geht es so, dass ich meiner 18-jährigen Tochter, also die ist jetzt 30, aber wenn sie 18, nehmen wir jetzt mal an, 18 sind werden ihre Kinder, und dann sagen sie denen so, und jetzt kriegt ihr ein bedingungsloses Grundeinkommen und dann könnt ihr mal schauen, was eure Neigungen euch sagen, ob ihr überhaupt arbeiten wollt oder nicht. Ich finde das eigentlich ein falsches Signal und möchte eigentlich schon meinen groß werdenden Kindern mitteilen, dass die Gesellschaft auch von ihnen etwas erwarten kann. Das halte ich eben für Fall, was ich meinte. Es ist halt wichtig, dass eben als gesellschaftliche als Grundideal vorhanden ist, dass es eben nicht um permanente Selbstbefindlichkeit, sondern es geht eben auch um den gesellschaftlichen Gesamtkörper. Und ich glaube, dass eben in allen gesellschaftlichen Gesellschaften, wo das aufgehört hat zu funktionieren, dass so ein Grundkonsens da war, dass dann irgendwann auch der Zerfall eingesetzt hat, weil das eben ganz wichtig ist, dass dann eine Gegenleistung, Gegenleistung heißt ja nicht irgendwie im Sinne von kapitalistischer Gegenleistung, also das muss ich tun, dann kriege ich dafür das Geld dafür, sondern eben einfach ideelle Gegenleistung, das halte ich für extrem wichtig, und dass man da einen Grundkonsens erstmal erarbeitet, beziehungsweise wieder reformiert. Es gibt ja einen Grundkonsens und sehr viel Konsens in der Gesellschaft, aber das muss man, glaube ich, sehr klar definieren, um auch so ein Grundeinkommen dann auch für die Gesellschaft gewinnbringend auch einführen zu können. Genau, also mit dem Pflichtgefühl, ich glaube, Klaus, da sind wir uns alle drei einig, dass es da vor allen Dingen auf dieses Gefühl, dieses ethische Empfinden ankommt. Ja, und darauf müssen wir bauen, ja. Ja. Aber dieses Pflichtgefühl, das wird ja gerade eigentlich, so komisch das klingt, durch das kapitalistische Denken behindert. Ja, viele Leute sagen, ich würde das eigentlich gerne tun, ich würde mich gerne um meine Mutter, meine alte Mutter kümmern. Aber ich kann nicht, ich muss arbeiten, damit überhaupt die Existenz gewährleistet ist. Das heißt eben, dieses Grundeinkommen ist, ich wiederhole mich, ein Impuls zunächst mal, damit man überhaupt zu solchen Gedanken fähig sind, zu denen Sie als Künstler natürlich in ganz anderer Weise befähigt sind, als Leute, die in prekäre Beschäftigung sind oder was weiß ich, unsicheren Verhältnissen. Und als Dirigent nehme ich mal an, dass Sie auch ein einigermaßenes Gehalt haben, aber das haben sehr, sehr viele Leute eben nicht. Ganz völlig klar, nee, das sehe ich genauso. Ja. Ich meine, ich habe jetzt in meinem Fall ist es so, dass ich jetzt sehr viel investiert habe in dieses Orchester, um überhaupt in die Richtung zu gehen zu können. Und wir haben eine Stiftung, die jetzt uns seit diesem Jahr fördert und so weiter. Da geht es eben tatsächlich ganz viel ums Ideelle, und deswegen, insofern bin ich auch absolut bei Ihnen, dass das eben als Impuls extrem wichtig ist. Sie kennen wahrscheinlich auch das Buch von Piketty, dieses über das Kapital. Ja. Genau. Und ich finde halt, die andere Frage ist halt, wie kann man die Verteilung der Geldes gerechter in der Gesellschaft steuern, denn das ist ja ein Thema, was in Piketty ja aufgreift, wie sozusagen das Kapital sich wieder beginnt zu konzentrieren und wie viel Mittel in wie wenig Händen im Augenblick liegt. Sie haben gerade von Investieren gesprochen, ja? Aber größtenteils sind Investitionen ja vor allen Dingen im Kapitalismus, um mehr herauszuziehen. Ja? Ja. Es wird nur dann investiert, wenn man einen entsprechenden Gewinn hat. Ich meine, Sie haben idealistisch investiert, Arbeitszeit und Bemühen und Anstrengung. Aber diese Leute investieren ja Geld. Ja? Geld aber nicht, um Arbeitsplätze zu schaffen, sondern Ausbeutungsplätze zu schaffen. Und die schönste erleben wir das in Griechenland. Ja? Da wird investiert, um herauszuziehen. Die schönste Idee wäre ja dann auch wirklich, dass man aus der Spekulationssphäre das Geld wieder herauszieht in das bedingungslose Grundeinkommen und dann kann es keinen Schaden mehr anrichten in der Spekulationssphäre, Klaus. Das ist eine wunderbare Idee. Ne? Damit beenden wir jetzt mal das Gespräch und machen eine musikalische Pause. Vielen herzlichen Dank und alles Gute für Ihr neues Orchester und Ihre Kinder. Ja. Und Ihre Investitionen. Sie hören unser Programm? Sie finden uns gut. Sie sind noch nicht Mitglied im LoRa-Förderverein und könnten es sich leisten? Dann schalten Sie ab. Oder Sie rufen uns an unter 480-2851. 480-2851 und lassen sich unsere Unterlagen zuschicken. Außerdem finden Sie uns unter www.lora924.de. Denn ohne die Solidarität unserer Hörerinnen und Hörer können wir den Laden dicht machen. Noch Fragen? Rufen Sie an 489-523-05. Noch einmal. 489-523-05. Der Mensch isst noch sehr wenig, wenn er warm wohnt und sich satt gegessen hat, aber er muss warm wohnen und satt zu essen haben, wenn sich die bessere Natur in ihm regen soll, sagte der kluge Friedrich Schiller. Und Jean-Jacques Rousseau sagte mal, die Freiheit des Menschen liegt nicht darin, dass er tun kann, was er will, sondern dass er nicht tun muss, was er nicht will. Ja, darüber sprechen wir hier in der Gegensprechanlage mit Klaus Bade. Das bedingungslose Grundeinkommen für und wider ist das Thema. Und Klaus Bade, der von Beruf aus Mathematiker war, aber Zeit seines Lebens schon als Schüler das Gefühl hatte, meine Güte, wir müssen vom Arbeitszwang befreit werden, damit die guten Seiten sich in uns regen können und die inneren Motivationen gestärkt werden, gehört zur Szene der Befürworter des bedingungslosen Grundeinkommens. Und jetzt möchte er noch mal ein paar Vorteile nennen. Ja, ich möchte mal ein paar Punkte nennen, die für ein garantiertes Grundeinkommen sprechen. Einmal die Verminderung von Lebensangst. Zweitens, Druck wird aus der Gesellschaft genommen. Drittens, die Machtverhältnisse in der Gesellschaft werden verändert. Viertens. Wieso? Wodurch? Ja, dadurch, dass man nicht jeden Beliebigen zu jeder beliebigen Arbeit zwingen kann, der sonst in Existenznöte gerät. Aber wir müssen auch dazu sagen, also die Machtverhältnisse müssen auch sehr verändert werden, bevor wir das durchsetzen können. Das ist richtig. Das ist auch wieder eine Wechselwirkung. Ja. Dann die Möglichkeit, sich zu verweigern, die Möglichkeit, Nein zu sagen. Dann weniger Erpressung, Zwang und Ausbeutung von Notsituationen, haben wir gerade schon gesagt. Weniger Energie bzw. Arbeitsverschwendung. Was nicht garantiert ist. Also ich meine, gut, der Einsatz der Energie, der ergibt sich ja nicht dadurch, dass man bedingungsloses Grundeinkommen gibt. Also es könnte dann durchaus eine sehr verschwenderische Produktion immer noch daneben geben, zu der die Menschen dann über das bedingungslose Grundeinkommen hinstreben, wenn da lukrative Arbeitseinkommen geboten sind. Also dann könnte eine sehr gefährliche Produktion immer noch lukrativ sein. Also wiederum die Frage, ist das nicht eine gesellschaftliche Frage, die über die Produktion stärker wieder sein muss, auch über die Eigentumsverhältnisse? Ja, natürlich. Ich glaube, wir differieren gar nicht so stark, obgleich du häufig darauf Bezug nimmst, dass die Gesellschaft dann sozusagen vereinzeln würde, weil jeder sagt, oh, jetzt habe ich ja genug und jetzt brauche ich nicht mehr gesellschaftlich tätig zu sein. Aber der Mensch ist ein gesellschaftliches Wesen, der mag Gesellschaft haben und der mag anerkannt werden durch das, was er tut. Der mag gemeinsame Freude haben an irgendwelchen Dingen, die gemacht werden. Und wenn das Grundeinkommen da wäre, dann wäre er auch selbst verantwortlich für das, was er tut. Ja, so hat er immer die Ausrede, ja, ich würde das ja nie machen, wenn ich nicht müsste. Selbstverantwortlich, ich höre immer selbstverantwortlich. Wo ist der gesellschaftliche Aspekt? Wo ist der Aspekt der Organisiertheit? Wo ist der Aspekt der großen Frage, wohin soll es gehen, wohin soll die Produktion gehen? Die müssen wir uns doch wieder stellen angesichts des Klimawandels und all der ökologischen wirklich Bedrängnisse. Ja, und dazu muss eben, wie auch unsere Hörer gerade gesagt hat, das Denken verändert werden. Und dazu muss mehr Demokratie in alle Lebensbereiche hinein. Demokratie ist ja ein gesellschaftlicher Prozess. Ja, ganz richtig. Und dieses Grundeinkommen wäre eben eine Möglichkeit, den gesellschaftlichen Prozess zu verstärken, meine ich. Du meinst offenbar, dass der zerfallen würde. Ja, ich würde einfach stärker darauf drängen, dass die Arbeit fair geteilt wird und dass wieder mehr Entscheidungshoheit in die Demokratie kommt, also in eine Art von Wirtschaftsdemokratie, wo auch wieder Unternehmen stärker gesellschaftlich kontrolliert werden. Also dass man das nicht dem Einzelnen überlässt, ob er sich jetzt mit seinem Grundeinkommen hierhin oder dorthin entwickeln will, sondern es muss schon auch die großen Fragen in den gesellschaftlichen Diskurs, wohin es gehen soll. Ja, das ist eine politische Frage. Und gerade in unserer Gesellschaft, die wir jetzt haben, streben ja die meisten weg von der Politik. Ach, Politik, das ist ein schmutziges Geschäft und so weiter. Sie sagen auch, Politik, mich mit Politik zu beschäftigen, dazu habe ich keine Zeit, ich muss arbeiten. Ja, oder auch mich mit Politik zu beschäftigen, ich habe keine Zeit dazu und keine Lust, ich will ein bedingungsloses Grundeinkommen. Also mir scheint schon diese Szene auch sehr wenig über das zu sprechen, was an politisch-gesellschaftlichen Prozessen notwendig ist. Scheint mir schon so zu sein, dass viele in dieser Szene diese sehr einfache Vorstellung haben, dieses Grundeinkommen würde die wesentlichen Probleme lösen und nicht daran denken, wie zum Beispiel die Globalisierung, die Wertschöpfung, die Ausbeutung, die Energiefragen, die Fragen der öffentlichen Güter. Das sind für mich alles so hochbrennend gesellschaftliche Fragen. Und da habe ich manchmal das Gefühl, es ist auch so eine kleine Fluchtreaktion aus diesen komplizierten oder kompliziert erscheinenden politischen Fragen, dass es fast so eine kleine Resignation ist. Und deswegen ist das bedingungslose Grundeinkommen so eine Forderung, die kann man so überschaubar halten. Und verbunden mit der Hoffnung, dass man es dem Kapitalismus abbringen kann. Dafür steht ja im Grunde der Götz Werner auch, dass sein Unternehmertum unbehelligt bleibt und die Marktwirtschaft bleibt unbehelligt. Und man gibt den Leuten dann, so würde es am Ende dann kommen, 500 Euro und dann sind sie erstmal stillgelegt. Ja, ich finde es ganz gut, dass unsere Diskussion so breit aufgespannt ist. Der eine so und der andere so. Aber da soll sich doch jeder mal, der uns zuhört, fragen, ob er wirklich dann sozusagen sich ausklinken ließe, sich aus der Gesellschaft hinaus komplimentieren ließe. Ja, das tun die Leute, die Arbeitslosengeld bekommen, heute ja schon. Die sind doch auch eigentlich tief resigniert und es ist nicht die Erfahrung, dass die dann politisiert sind. Ja, weil sie nicht geachtet sind, weil ihnen Faulheit unterstellt wird, weil man meint, sie könnten ja eigentlich arbeiten, aber wenn sie arbeiten wollen, selbst wenn sie Arbeit bekommen sollen von der AGE, dann ist es häufig so, dass sie das nicht dürfen, weil andere Firmen mit der Arbeit Geld verdienen können. Zum Beispiel Schneeräumen in Berlin, das war mal so. Ja, also die kleinen Leute, um das mal in Anführungsstrichen zu sagen, die sind ja gezwungen, kapitalistisch zu denken. Und das soll ja gerade das Grundeinkommen bewirken, dass sie befreit werden. Nun kann man natürlich befürchten, dann werden die erstmal nur noch in Urlaub fahren. Aber das bringt ihnen auf die Dauer auch nichts. Ja, also das ist eine schwierige Frage, wofür man seine Kampfkraft gibt hier auch. Also die politische Kampfkraft ist ja auch nicht so unendlich da. Wir hier bei LoRa zum Beispiel, die einen streiten für das bedingungslose Grundeinkommen, die anderen mehr für eine Arbeitszeitverkürzung, also für den Grundgedanken, dass die vorhandene Arbeit fair verteilt wird, um vor allen Dingen den jugendlichen Arbeitslosen erstmal Perspektiven zu geben. Und gerade bei Jugendlichen, denke ich, ist es erstmal so, so, so wichtig, dass sie hineinkommen in den Arbeitsprozess, in eine Gesellschaftlichkeit, in etwas, was nicht nur Familie und Privatleben und Ausbildung war, und dass sie sich bewähren können. Ja. In diesem Arbeitsleben und ja gut, jetzt weiß ich schon, was du wieder sagst. Sie sollen ja dann gerade mit dem Grundeinkommen die Möglichkeit haben, sich aus freien Stücken bewähren zu können. Ja, sie sollen frei werden zu der Arbeit, die sie gerne tun. Und es gibt sicherlich eine ganze Menge Arbeit, die man nicht gerne tut und die viele nicht gerne tun. die müsste dann eben entsprechend so honoriert werden, auch durch Anerkennung. Ja? Also ein Müllmann, der ist sicherlich sehr viel mehr wert für die Gesellschaft, weil er wirklich Wichtiges und Notwendiges tut, als einer, der, was weiß ich, Fußball spielt. Aber der Fußballspieler, wenn er denn eine Karriere gemacht hat, der wird erheblich mehr bewundert, anerkannt und auch finanziell. Ja, und was ist jetzt nochmal der Bezug zum Grundeinkommen? Ja. Von diesem Aspekt? Ja, dass Arbeit eben, dass man mal ein bisschen unterscheiden muss. Ich habe bei dir so den Eindruck, dass Arbeit einfach so verteilbar ist wie Pfund Mehl. Naja, aber ja, schon also wie doch Tonnen Mehl oder was. Das sind ja sehr unterschiedliche Dinge, was da getan wird. Und deshalb kann man die auch nicht gleich verteilen. Es gibt Leute, also wir hatten gerade einen Dirigenten, also der würde sich sehr wundern, wenn seine Arbeitszeitverkürzung damit konfrontiert würde, dass er üben will. Ja? Und auch mit seinen Orchestermitgliedern. Also es gibt Arbeit, die so beflügelt und so begeistert, dass man da also nun ganz und gar nicht Arbeitszeitverkürzung haben möchte. Jetzt, lieber Klaus, muss ich dich leider abbrechen. Wir müssen diese vielen offenen Fragen offen lassen. Wir bei LoRa diskutieren hier viel über das bedingungslose Grundeinkommen. Das haben wir heute auch mal wieder getan. Und das wird eine offene Frage bleiben. Und eine spannende auf jeden Fall. Danke, dass du da warst. Danke, Felix Jakowitz, an der Technik. Und dem Orchesterhörer auch nochmal danke für seinen Beitrag. Und ja, und ich danke dir, dass ich auch die Grundeinkommensbefürwortungsgedanken hier wieder verbreiten konnte. Ja, bitteschön. Auf Wiederhören. Programmhinweise.